Lass deine Mitte meine Achse sein und wieder an sich. Lass mich zwischen deinen Säulen wandeln, deinen Säulengang entlang. Lass mich nicht zögern noch ziehen, Lust wandeln, Verlust an dir verlieren. Nur Jesus hier wird das Licht als Jesus hier wird das Licht als erstes, als erstes.